Das Blutgericht wird aber auch zu einem kommerziellen Erfolg, zum ersten größeren touristischen Ereignis der Stadt Heidelberg. Es lockt rund 40.000 Fremde in die Stadt. Zwar hat Pfister den Alkoholausschank für diesen Tag generell verboten, doch für die Wirte, Händler, die Limonaden, Brezel, Andenken und Broschürenverkäufer ist die Hinrichtungsfeier auch so ein Bombengeschäft. Ja, es werden sogar regelrechte Programme mit Kupferstichen der Räuber angeboten. Aktenmäßige Geschichte der schrecklichen Taten, welche in der Nacht vom letzten April auf den 1. Mai 1811 auf der Bergstraße zwischen Laudenbach und Hensbach an zweien Schweizer Kaufleuten verübt und am 31. Julius 1812 auf der Richtstätte zu Heidelberg an sechs Raubmördern mit dem Schwert bestraft wurden. Als warnendes Beispiel von Gottes Rache gegen den, der Böses tut. Mit kurzer Schilderung der Raubmörder zur Kunde für Kinder, Enkel und Urenkel aufgesetzt. Zum Besten der notleidenden Menschheit, damit aus Bösem auch was Gutes entstehe. Mit der sehr ähnlichen Abbildung des Anführers Hölzerlips. Pfister gliedert seine Inszenierung in drei Akte. Der erste spielt auf dem Heidelberger Marktplatz. Dort ist eine unübersehbare Menschenmenge versammelt. Tribünen für Ehrengäste und Standespersonen stehen bereit. Berittenes Militär wurde herbeibefohlen, um den Pöbel in die Schranken zu weisen. Auf der Bühne, einem riesigen schwarz drapierten Podest, sitzen die Hinzurichtenden dem Richtertisch und ihren Richtern gegenüber. Gerichtsdiener, Herolde und Soldaten umgrenzen den Schauplatz. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es: Nachdem der Präsident des Blutgerichts, Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister, die vollzählige Anwesenheit des Gerichts festgestellt hat, erhebt er sich mit entblößtem Haupte, den Gerichtsstab als Zeichen seiner Würde in der Hand. Weil nun dieses Blutgericht gehörig besetzt und es gerechte Zeit ist, so eröffne ich es hiermit im Angesichte des Himmels und der Erde. Regieanweisung des Stadtdirektors. Pause. Schlag mit dem Gerichtsstab. Im Namen des allmächtigen Gottes, des Obersten der Richter, welche die Herzen und Nieren der Menschen ergründet und die Haare auf ihren Scheiteln gezählet hat. Pause. Schlag mit dem Gerichtsstab. Im Namen seiner königlichen Hoheit Karls von Gottes Gnaden, Großherzogs zu Baden, Herzogs zu Zähringen, Landgrafen zu Nollenburg, Grafen zu Hanau, unseres allergnädigsten Fürsten und Herrn und Kraft meines Amtes ist dieses Blutgericht eröffnet. Pause. Dreimaliges Schlagen mit dem Stab. Die Richter setzen sich wieder. Die sechs Delinquenten werden durch Handzeichen aufgefordert, sich zu erheben und die weißen Mützen vom Kopf zu nehmen. Denn es ist an der Zeit, das vom großherzoglichen Hofgericht gefällte Todesurteil zu verlesen. Erwartungsvoll starrt alles auf den mit schwarzem Tuch verhangenen Tisch, in dessen Mitte unter den gekreuzten Säbeln der Richter das aufgerollte, schicksalhafte Papier legt. Ihr Diener des peinlichen Gerichts, rufet! Regieanweisung. Die vier Gerichtsdiener rufen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch die Verkündung der Todesurteile wird mit Pathos und symbolträchtiger Theatralik vorgetragen. Stadtdirektor Dr. Pfister führt seine Raubmörder wie einen Dompteur vor, tritt direkt vor sie, sieht ihnen in die Augen. Seine Sprache ist archaisch. Pfister hat mittelalterliche Hinrichtungsrituale studiert. Mit dem Schwerte sollet ihr also hingerichtet werden. Vom Leben zum Tode. Gerecht, in höchstem Grade gerecht ist dieses Urteil. Verdient von euch, verdient in höchstem Grade ist diese Strafe. Euer Leben ist verwirkt. Auf dieser Erde ist für euch keines Bleibens mehr. Ich zerbreche mit diesem Stab zugleich das Band zwischen der Menschheit und euch. Nur bei Gott könnt ihr noch Gnade finden. Wehe über euch. Wehe. Wehe! Regieanweisung.